Ja, Mon Mon und hallo zu Vierecken 2 Nummer 47. Potsche, da müsstest du mir jetzt doch glatt mal helfen. In die Parade fahren Ist sozusagen. es die 47.? Ja, ich glaube schon. Ja, dann herzlich willkommen dazu nochmal. Vielen Dank für die positiven Resonanzen aus der 46. Ausgabe, die ja unser Sonderheft war, nicht? Schönes Ding war das, ne? Und da wollte ich doch auch glatt mal den Slogan von Sport 1 klauen: Das Must-Heft für alle. Ja, Pocho, heute die erste, allererste, normalste Ausgabe seit ja, gefühlten Dekaden. Ja, mindestens. Also ich habe auch so das Gefühl, dass das alles neu ist drumherum irgendwie. Alles neu macht der August, sagt man. Ja, neu ist ja auch immer besser. Neu ist immer besser, völlig richtig, Pocho. Das ist richtig. Aber was mich wirklich komplett aus dem Konzept bringt, dass du heute nicht Holli Ho gesagt hast. Das ist wohl wahr. Soll ich nochmal machen? Na, mach mal bitte, hol mal nach. Moment, ich muss mich dazu in Stimmung bringen. Hollyho. Er delivert halt. Von Woche zu Woche es ist einfach ein Working Horse, der Typ. Ja. Ist großartig. Ja, Vierecken 2L war ganz kurz vorm ersten Spieltag der 51. Bundesliga-Saison, wie der Kaiser sagt. Der Franzose sagt's doch auch so, glaube ich. Ist der Kaiser Franzose? Ja, natürlich. Also der Kaiser ist alles. Du kannst ja auch jedes Chuck Norris-Zitat eigentlich mit dem Kaiser gleichsetzen, oder? Wusstest du, dass Franz Beckenbauer zu Franck Ribéry Frank sagt? Ja, das hast du schon mal erwähnt. Ich habe es gar nicht gehört. Heute habe ich noch ein Interview auf SS blablabla HD geguckt. Ja. Und auf jeden Fall ging es Das da Ding, natürlich das konnte um man die wirklich nicht um. mehr merken. Ja, nee, das Hinter ist zu viel. SS, ja. Es war ein Interview halt zum Thema Wahl zum Europas Fußballer des Jahres, in der es sich herauskristallisiert, dass Franck Ribéry oder Frank Ribéry, wie der Kaiser sagt, ja ziemlich gute Chancen zu haben scheint. Einfach aus dem Grund, der letzte Deutsche oder Spieler einer deutschen Mannschaft, der auch Deutscher war und dann gleichzeitig Europas Fußballer des Jahres wurde, war? Ich weiß Fragezeichen. es. Es war Ja. Matthias Sommer. Wow, wie lange ist denn das 1996 her? müsste es gewesen sein. Das ist ja Und das unfassbar. ist das habe ich tatsächlich gerade nicht nachgeguckt. Aber das schwirrt eigentlich so im Köpfchen eines jeden Fußballverrückten im Hinterstübchen noch so rum. Was trinkst du denn gerade? ISO. Iso! Aber mit Strohhalm jetzt. Podcastgerecht mit Strohhalm. Ich habe mir extra, ich hatte vorher Strohhalme, die waren zu kurz für die 0,5er Flaschen. Ist ja mal reingerutscht, der Strohhalm. Und dann ist natürlich die ganze Strohhalm-Sache weg. Ich weiß ja nicht, ob uns Leute aus dem Schwäbischen beziehungsweise aus dem Schwarzwald oder irgendwie ganz weit südlich hören. Aber wenn, ich war mal sehr überrascht, als ich im Urlaub war. Da war ich, oh, wie alt wäre ich gewesen? Sein 13, 14, also ist noch gar nicht so lange her. Und da stand ich dann im Schwarzwald, in der Nähe von Titisee Neustadt ja, man sagt so, Schwimmbad, Kiosk, Bar, nenne ich es mal so. Ja. Da habe mir eine Flasche Cola geholt und die Frau fragte mich einfach: Magst du Röhrli? Magst a Röhrli? Ja. Das ist ja großartig. Ich dachte, sie fragt dich, ob du schon 18 bist. Nein, magst du Röhrli? Ich war völlig verstört, weil ich wusste nicht, was ein Röhrli ist. War sie denn geil? Hat sie denn nach einem Röhrli? Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, aber es war auf jeden Fall so prägnant, dass mir diese Aussage, dieses Zitat ja immerhin auch immer im Kopf ist. Und das zeigt natürlich, dass sie wahrscheinlich recht heiß war. Vielleicht war sie auch eine 65-jährige Rentnerin, aber Max der Röhrli ist mir schon im Kopf geblieben. Toll. Also, klasse. Das sind Geschichten, die das Leben schreiben. Ja, definitiv. Und man muss das ja auch mal so sagen, ne? Ich meine, Max der Röhrli könnte schon fast der neue Viral-Virus werden, den es dann bald geben wird. Absolut. Oder der neue Film von Jana B. Ja. Max Aureli. Mit Jana B. und Octomam oder wie. Naja. Ja, Pocho. Aber nochmal zu der Wahl von Europas Fußballer des Jahres. Wir haben es ja gerade schon mal angesprochen. Franck Ribéry, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi sind die Nominierten auf Platz 4. Ich habe es jetzt leider nicht notiert, aber ich glaube, da war Ayen Ja, richtig. Habe ich auch so auf gelesen. der 5. Ja, war denn da nicht sogar der Lever? Richtig. Und auf der 6 war, glaube ich, Basti, ne? Basti fand, nee, war er nicht sogar auf der 7 nur? Wer war denn da? Thomas Müller noch auf der 6? Ach, der Tommy, ja. Ne? Da hätte ich aber nicht gedacht, dass der Basti so, in Anführungsstrichen, nur der 7. beste Spieler Europas ist. Also, ich dachte, der ist weiter vorne. Ich glaube, das liegt daran, dass er ja schon ein paar Wochen verletzt war und das natürlich auch Auswirkungen darauf hat und man die ganze Saison sieht. Ich bin auf die Wahl echt sehr gespannt, weil ja. Alles andere als oh, das Perlebau heute, das ISO. Ja. Entschuldigung, aber muss sein. So viel zur Seriosität. Ganz genau. Auf jeden Fall ist es so, dass meiner Meinung nach Franck Ribéry das gewinnen muss. Nicht, weil ich jetzt irgendwie mit Bayern halte, im Gegenteil. Aber ich bin halt der Meinung, dass wenn wir schon ein deutsches Champions-League-Finale hatten ist das wohl. Nee, wir haben es in unserem Herzen, haben wir es immer noch. Immer noch, genau. Dann bin ich der Meinung, dass natürlich auch ein Spieler einer deutschen Mannschaft diese Ehre zuteil haben sollte, weil man muss ja mal so sehen, Ribéry hat halt alles gewonnen, was geht, und dann gehört das auch noch dazu. Und Messi und Ronaldo, klar, haben immer auf einem konstant hohen Niveau gespielt, ja. Aber man muss halt die Titel auch dazu sehen, weil man sagt ja auch, schön spielen bringt nichts, wenn du keine Tore schießt, und ich finde, der erfolgreichste Spieler sollte dann auch der gewählte Spieler zum Europas Fußballer des Jahres werden. Wo du gerade Tore schießt, angesprochen hast, da sind sie aber, glaube ich, auch beim Knackpunkt. Denn Lionel Messi hat in der vergangenen Spielzeit den Rekord vom Bomber der Nation geknackt. Ja, das ist wohl wahr. 91 Toren oder sowas, das ist also... Es nimmt schon FIFA-Soccer Sphären an. Und Cristiano Ronaldo hat 21 Tore geschossen in der... Oder nee, 12, Entschuldigung, 12 Tore. 12 Tore geschossen in der Champions League. Und ja, ich schieße mich da ja so ein bisschen immer bei dir rein vom Herzen her, ne? Auf der emotionalen, auf der menschlichen Ebene. Schieß ich mich so ein ganz großer bist du da in der Hinsicht, ne? Muss man ja mal so sagen. Aber ich schieße mich ja mit folgender Aussage da ja immer sehr ins Abseits, weil ich bin ja ein Cristiano Ronaldo-Guy. Weil es ist für mich der ultimative Prototyp eines modernen Fußballers, und die Attitude ist natürlich geil. Er ist das arroganteste Arschloch auf diesem Planeten, liefert aber leider auch ab. Und das finde ich halt immer ganz geil so. Und ich glaube, der Frank wird es schwer haben, hat natürlich DFB-Pokal gewonnen, Bundesliga hat er gewonnen und Champions League. Das wird, glaube ich, er hat 2 Tore, meine ich, geschossen in der Champions League nur, oder 1 sogar nur. Hat auch nur relativ wenig Assists, hat aber die meisten Ballkontakte etc. Also hat natürlich eine überragende Saison gespielt. Er hat jetzt auch im FC Bayern TV, hat er ja gesagt, da wurde er interviewt, als das rauskam da, dass er unter den Top 3 ist, hat er gesagt, besser geht nicht. Ja. Besser geht nicht, besser kann er nicht, also auf sich gemünzt wahrscheinlich. Ich glaube, alle drei haben die gleichen Chancen. Messi mit dieser überragenden Saison, 91 Tore. Cristiano Ronaldo auch mit einer Bombensaison. Und Ribéry eben mit dem großen Attribut, dass er alle Titel geholt hat, die es so gibt. Und ich glaube, es ist relativ ausgeglichen, das Rennen. Wann entscheidet sich das? Weißt du das? Ende August. Und Ende das August. Muss auch als Information reichen. Nee, das reicht mir auch. Ist auf jeden Fall später als jetzt halt. Und auch als morgen. Ist auch gegebenenfalls später. Sogar als übermorgen, ja. Ja. Okay. Und ich bin wirklich gespannt. Also ich kann da wirklich nicht sagen, wer da die Nase vorn hat. Wenn man natürlich ein bisschen Herz hat, ne? Dann wird es Franck Ribéry, weil Messi hat das Ding schon oft geholt. Ich glaube, Cristiano Ronaldo 2008 mal, ne? Oder war der da nur Weltfußballer? Ich kann dir jetzt gar nicht auswendig so sagen, wer die da geholt hat. Aber ganz ehrlich, ich habe meine Meinung eben dazu gesagt, dass halt ein Spieler der deutschen Mannschaft das holen sollte. Und da bleibt ja Ribéry nur übrig. Ja. Und von daher wäre es meiner Meinung nach verdient. Einfach nur, weil zwei deutsche Mannschaften halt auch im Champions-League-Finale standen. Und das muss man einfach auch mal dann auch zugestehen, dass das irgendwo eine Aussagekraft hat. Weil sowas wird immer als Referenz auch angezogen, wenn man halt dann sagt, Messi ist Fußballer des Jahres oder Ronaldo ist Fußballer des Jahres oder XY ist Fußballer des Jahres. Dann sollte man das hier dann auch mal zu Rate ziehen. Ich bin hier gerade auf der, anscheinend ist mir neu, auf der Comedy-Seite, Kicker Online bin ich gerade, ne? Und da wird unser Martin Kind interviewt. Und dort steht, die angepeilten Plätze sind 3 bis 6. In welchem Wettbewerb? Völlig richtig. Hab den Text noch nicht ganz gelesen. Geht's da um das Hallenmaster? Das ist ja wirklich goldig. Ich bin übrigens Samstag, ich habe mir heute die Karten. Ja, hast du doch verzwitschert, habe ich gesehen. Aber abgeholt. Und das war auch krass, Potschi. Ich gehe da rein in so einen kleinen Ticketstore und sage: Grüß Gott. Hamsterröhrchen. Nee, wie hieß es? Röhrli? Magsterröhrli. Magsterröhrli. Habe ich gesagt: Schönen guten Tag. Ich hätte gern 2 Karten für das samstägige Fußball-Event. Mhm. Dort sagte die Frau dann zu mir: Gar kein Problem. Gibt dir noch Kärtchen? Ich glaube, 1500 Karten gibt es noch. Sind das Kärtchen oder sind das Karten? Also von den Dimensionen sind schon Karten eigentlich. Wow. Mhm. Und dort hat sie dann ganz galant, es war schon eine ältere Frau, ich möchte sie, Mitte 50 würde ich sie, ohne ihr auf den Schlips zu treten, Mitte 50, Ende 50 würde ich sie dann auch schätzen. Sie drehte ihren Screen zu mir und zeigte darauf, wo ich sitzen könnte. Ja, und dann habe ich gesagt, Loge bitte, ja. Wo ist denn da die Loge eingezeichnet? Nee, dann habe ich halt da, ne? Und da habe ich gesagt, ja, ich sitze übrigens im Langnese Family Block. Ja, wenn nicht du, wer soll denn sonst da sitzen? Tatsächlich. Hat wirklich da wirklich jeder Block irgendwie einen Sponsor im Namen? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall sitze ich im Langnese Family Block. Und wenn ich da kein Flutschinger bin, ja, dann ist da aber was los, du. Ja, dann stell mal vor. Ja. Wo sitzt du? Mittendrin? Unten? Oben? Am oben Rand. Denkst. Ich sitze nicht in der Mitte. Gut, am Rand. Weil, wie du wie weißt. Auch, wie auch in der Gesellschaft, du bist am Rande der Gesellschaft sozusagen. So. Nö, über der Gesellschaft. Das kannst du so und so sehen. Stell dir vor, vorher sind alle Flutschfinger Beatsch oder wie die neue Hippies sagen, Beach, verkauft und alles, was du noch kriegst, ist ein Minimilk. Solange es nicht Erdbeer ist, würde ich sagen, okay, why not? Okay, okay, du hast also einen Hass gegen Minimilk-Erdbeer? Ich mag kein Erdbeereis. Das ist auch mal wieder so eine Aussage, die nur du treffen kannst. Warum? Ja, ich mag kein Erdbeereis. Was schmeckt denn am Erdbeereis nicht? Du magst doch Erdbeeren, oder? Ja, absolut. Aber Erdbeereis weiß ich nicht. Auch beim Fürst-Bückler-Eis, ne? Lässt das Erdbeer übrig. Lass mich raten. Ja, beziehungsweise wenn man da so einen Pott hat, dann bin ich dann halt jemand, der galant um den Erdbeerstreifen rumkurft. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel. Du bist auch die Gurken vom Burger bei McDonald's, ne? Überhaupt nicht, es ist großartig. Okay. Aber pass auf, wenn ich dann jetzt auch zum Beispiel mir mal so ein Happen hole, ne? So ein Fürst-Happen, ne? Ein Happen. Dann bin ich auch, sehr glücklich drüber. Und ich glaube, da ist die Industrie auch unfassbar smart, denn Erdbeer ist immer am Rand. Und das knabber ich dann eher zweckmäßig ab und dann denke ich mir, geil, jetzt hast du die beiden Highlights noch vor dir. Du isst dann zuerst das Erdbeer halt, weil es weg muss, weil du es nicht wegschmeißen willst, damit du dich auf das geilere Schoko-Vanille-Erlebnis. Absolut. Ich esse ja auch Milchschnitten nach. Ja, nach. Ja, ja. Und Kinderpinguin auch. Aber ich erzählen wollte von der Frau da, die mir den Screen hingedreht hat. Dann habe ich gesagt, hier da sitzen und ja, okay, jo, das macht 195 Euro. Ach Mensch, ist ja günstiger geworden, die Preise. Die Preise sind echt, aber ich habe gelesen, die Preise bei uns in Deutschland sind noch echt moderat. Aha, okay, wo ist es teurer? England? England. So, auf jeden Fall, um mal hier langsam. Ich habe meine Karten feierlich entgegengenommen und hab das dann alles schön verstaut. Und dann kam anscheinend ihr Chef hinten rein. Er kam rein und der sagte dann in einem Ton, wo ich mir denken würde, oh, scheiße, sagte er, so, blablabla, bla, bla, Brigitte. Jetzt reden wir mal. Oh. Am liebsten wäre ich ja da geblieben. Aber als er das sagte, oh, jetzt reden wir mal, aber in einem Ton, wo ich mir denke, ja, bin ich leider gegangen. Aber das Gespräch hätte ich mir gerne angehört. Also, was ich damit eigentlich. Muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ein beschissener Chef, weil das sollte ein Kunde eigentlich nicht mitbekommen, ne? Absolut, völlig richtig. Werden wir sehen in 14 Tagen, wenn ich mir dann die nächsten Heimkarten kaufe, ob dann vielleicht die Ursula da sitzt. Ja, aber vielleicht ist er einfach aufgrund ihres Alters wegrationalisiert worden. Wer weiß das? Ne? Wird er ja bald auch blühen. Da haben wir auch keine Lösung. Ne? Selbst Holger Klein hatte da keine Lösung. Nicht das, nee. Pocho, ich gehe mit deinen Problemen zu Holger Klein und er, Blue Moon. Also, das ist ja wohl wirklich Brüderlichkeit. Es war schon eine Art Blutsbrüderschaft, die ich gespürt habe. Ja. Mhm. Ich habe ja auch hier on air, beziehungsweise vorm Internet, habe ich mir meinen Dolch aus der Schublade genommen und habe mir natürlich in die Hand geritzt und währenddessen die blutverschmierte Hand dann auf den Bildschirm gedrückt, nur damit die Blutsbrüderschaft da abgehalten ist. Ja. Die virtuelle Blutsbrüderschaft. Mhm. So, Weltfußballer haben wir und ja, die Blockbuster-News von Martin Kind. 3-6. Gehen wir doch mal zum dem, was am Wochenende so passiert ist, würde ich sagen. Ja. Ach, übrigens, hast du ein bisschen die Feierlichkeiten zur 50-jährigen Bundesliga-Event bekommen? Habe ich mitbekommen durch Sky Sport News. Udo Lattek konnte nicht live dabei sein. Nein. Preis nicht an. Ihm geht's nicht gut. Ihm geht's nicht gut. Ja gut, wie alt ist der jetzt? Ach, 70? Der ist noch zweistellig, glaube ich. Ja gut, das schon. Aber er hat ja auch immer ganz gerne eingetrunken. Da wird es halt irgendwann mal ein bisschen schwerer. Aber was ich von den Feierlichkeiten mitbekommen habe, klar, war es toll, solche Leute dann auch mal wieder zu sehen. Und auch die Leute an sich haben sich gefreut. Jupp Heynckes habe ich da als O-Ton gehört, dass er sich sehr freut, die Leute zu sehen, die er lange nicht gesehen hat. Uwe Seeler habe ich dazu gehört. Aber ganz ehrlich, das hatte irgendwie meiner Meinung nach so einen ganz kleinen Rahmen für eine eigentlich große Sache, finde ich. Es war ein lauschiger Rahmen, kann man sagen. Mm-hmm. Man hat ja nur Positives gehört, ne? Ach ja. Bierhoff, Löw, alle haben gesagt, im 50. Jahr sind wir jetzt am Zenit. Ich hoffe nicht, weil der Break-Even-Point sollte eigentlich noch nicht erreicht sein. Ich glaube, dass die Bundesliga noch ein bisschen weiter wachsen wird und wirklich zur Nummer 1 wird. Ich hatte heute auf Twitter ein Gespräch mit dem Czerny aus Österreich. Und der sagte auch, dass die Bundesliga jetzt eventuell gerade zu so einer Drei-Klassengesellschaft verkommt. Aber er hat auch gesagt, so die Bundesliga, die schaue ich schon immer. Und das ist natürlich schön, wenn Ausländer in Anführungsstrichen, ne? Ich meine Österreich, ist ja im Prinzip wie ein Schwibschwager, kann man sagen, ne? Ja. Also, dass er gerne die Bundesliga guckt und aber dann habe ich ihn auch gefragt, ja, wo ist denn keine Dreiklassengesellschaft? Ne? Du hast in Spanien hast du vielleicht sogar nur eine Zweiklassengesellschaft. Du hast Barca und RMD. Ich habe mich übrigens vorgestern RMD. Kumpel, ja, ich habe mich vorgestern, das kommt daher, dass ich mich mit einem Kumpel nur mit Abkürzungen unterhalten habe. Du weißt schon, dass die Fantastischen Vier das vor 15 Jahren schon gemacht haben, ne? Ja, gut. Sicherlich. Yeah. Und ich glaube auch, dass es in der Bundesliga langsam sich rauskristallisiert. Jetzt die letzten 3 Jahre war es ja schon soweit, dass Dortmund und Bayern sich da ein bisschen abkapseln von der Liga. Aber ich glaube, du kannst es auch fast nicht verhindern, oder? Nee, also es wird immer einen Big Player geben, mindestens einen, meistens zwei, vielleicht drei. Und danach wird es immer ein Feld geben, wo Platz zwischen ist, weil es liegt einfach natürlich auch an den Gegebenheiten. Man muss ja mal vergleichen. Alleine die Einnahmen, die der FC Bayern München in den letzten, sagen wir mal, 25 Jahren eingenommen hat, im Vergleich dazu zu einem vielleicht Verein, der auch immer oder oft erste, vielleicht manchmal zweite Bundesliga gespielt hat, aber halt nicht in diesen Erfolgssphären geschwebt ist. Das sind solch exorbitanten Unterschiede, dass man das überhaupt nicht verhindern kann, dass wir eine Mehrklassengesellschaft darin kriegen. Und das ist ja auch nicht verkehrt, weil dann immer der Top-Player auch wirklich on the top ist. Mhm. Aber ich sehe in Deutschland nicht die Gefahr, wie in Spanien oder ähnlichem, dass wir immer nur Bayern und Dortmund oben haben werden. Weil, klar, Bayern ist bis auf ein paar wenige Ausnahmen immer weit oben gewesen. Ich erinnere mich an eine Saison, als immer Zehnter geworden sind. Das ist aber schon. Oder 2007, 2008, wo sie Euroleague gespielt haben. Ja, sowas. Zum unglücklich gegen Zenit St. Petersburg ausgeschieden sind. Ja. Das sind natürlich Sachen, da merkt man das, klar. Aber Es ist nicht so, dass nicht immer mal jemand anders Meister werden kann. Ich erinnere da an Wolfsburg, an Stuttgart. Das sind alles Sachen, die einfach auch so passiert sind. Das heißt ja nicht, dass Bayern oder Dortmund in dieser Saison schlecht waren. Ja. Bei Dortmund wüsste ich es gar nicht so genau. Aber Bayern war halt dann in den entscheidenden Momenten dann auch mal unterlegen. Mhm. Klar wird Bayern auch immer stärker, jetzt durch Trainer und Trainerwechsel und Zukäufe, die natürlich sehr gut sind. Aber ich bin halt auch ganz klar der Meinung, dass es immer dazu kommen kann, auch in Deutschland noch, dass mal eine Mannschaft mithalten oder sogar über den Bayern stehen kann. Und ich erinnere natürlich an das Miracle, an die Cinderella-Story 1998. Der erste FC Kaiserslautern steigt auf und denkt sich, boah, absteigen ist nicht, dann werden wir gleich Meister. Ja, mit Otto Rehhagel damals. Otto, Was macht der eigentlich? Ich glaube, der ist irgendwo und erzählt weiter so einen Stuss wie ihn zu seiner Zeit in Berlin. Wäre der eigentlich auch was für unser Avengers Assembly, für den DFB? Ja, nicht, als, oder? Als Alterspräsident vielleicht. Wir haben uns ja überlegt, das muss man vielleicht dem Hörer auch nochmal an die Hand legen. Wir haben uns schon Gedanken gemacht, und zwar nach 2014. Ich denke mal nicht, dass Joachim Löw in keinem Fall weitermacht. Ich denke, wenn er den Titel holt, hört er auf, und wenn nicht, dann auch. Und da haben Potsch und ich uns mal Gedanken gemacht, wer denn dann übernehmen kann. Und wir haben uns gedacht, also ja, also für die EM 2016 in Frankreich, da muss wirklich die Creme de la Creme der deutschen Fußballhistorie aufgefahren werden. Und wir haben uns natürlich gedacht, ja klar, Jamaika, die haben auch im Fußball, in der Nationalmannschaft jetzt gerade das ein oder andere Dopingproblem. Tja. Warum dann nicht Winnie Schäfer zurückholen und ihm als Co-Trainer Zettel Ewald an die Hand geben? Meine Güte, wie sähe das aus? Das wäre wohl Impact pur. Mehr Impact kannst du nicht generieren. Nee, man stelle sich das vor. Auf der anderen Seite jemand so mit irgendeinem Device in der Hand, mit so einem iPad oder so, ja. Und auf der anderen Seite Winnie Schäfer mit seiner Lesebrille an der Kordel befestigt. Nee, das ist auch Zettel Ewald. Ja, auch, aber auch. Der Winnie hat die auch manchmal. Und ich meine, man muss ja bei Winnie auch immer sagen, Winnie Schäfer, so viel Haarspray, wie Winnie Schäfer benutzen muss eigentlich, das hält ja ganze Unternehmen am Leben. Und darum wäre das gut, wenn der mal wieder im Spotlight stehen würde, sozusagen. Ne? Wenn er dann so einen Schwarzkopf-Exklusivvertrag bekommt, ne? Ich sag da drei Wettertaft, ganz klar. Großartig. Und was hat man noch gesagt? Wir haben ja gesagt, das muss wirklich das allerbeste Deutschland sein. Ja, es muss auch sowas sein, wie so ein Horst Rubesch noch da reinwählen. Ne? Und natürlich hier den Tiger. Der Mann, muss ja auch noch da rein. Absolut. Ne? Der muss auch noch da rein. Und ja, sagen wir doch, wie es ist. Es fallen einem immer ein paar Namen ein. Das Schlimme daran ist, die werden es natürlich nie on the top schaffen in dem Fall, weil man darüber nachdenkt, wer könnte nächster Nationaltrainer werden, dann fallen einem dann Namen ein. Du hast ja da auch Namen wie Tuchel und so weiter genannt. Mhm. Ich bin der Meinung, eigentlich fällt einem niemand ein, der wirklich realistisch diese Nachfolge antreten kann. Ich war letzten Samstag auf einem Geburtstagsevent und dort haben wir da auch ein bisschen darüber gesprochen, als wir die erste Halbzeit von Wolfsburg geguckt haben gegen den KSC, der übrigens sich wacker gehalten hat, da kommen wir dann gleich auch noch zu, oder wacker geschlagen hat. Wir haben uns gedacht, also wer könnte denn den Yogi beerben? Hansi Flick, der macht ja jetzt, stand jetzt auch auf kicker.de, dass Löw Flick keine Steine in den Weg legen will, dass er dann Sportminister wird, irgendwie, was wird er nochmal, Sportdirektor des DFB oder sowas? Oder? Ja, das hattest du gesagt, ich hatte davon gar nichts gehört. Doch. Ich hätte ja Hansi Flick auch gegebenenfalls als Cheftrainer gesehen, aber... Nee, was der Dutt vorher gemacht hat, das macht er. Ja, das ist genau wie Matthias Sammer das vorher auch gemacht hat. Sportdirektor ist das doch. Ja, aber wer wird es denn dann? Und da ist uns, der versammelten Meute, Mischpoke, nur eingefallen, Tuchel. Natürlich Sympathiepunkte hat er jetzt auf niemandes Konto, aber es ist unbeschrieben, es ist ein großartiger Trainer. Was der da mit der Mainzer Truppe da Jahr für Jahr abliefert, immer um die Euroleague-Plätze mitspielt, das ist doch großartig. Das kann man nicht bezweifeln, das ist richtig, aber ich weiß nicht, ob er dafür schon das Standing deutschlandweit hat, um diese Aufgabe zu übernehmen. Denn besonders in den letzten Jahren war es so, dass der besonders vor Joachim Löw meiner Meinung nach, war der Bundestrainer irgendwo besonders bei eben Jürgen Klinsmann und Rudi Völler ein Mann des Volkes. Und das ist Thomas Tuchel mit Sicherheit nicht, glaube ich. Ja, wird natürlich auch immer oft dann hier Jürgen Klopp genannt, aber erstens wandere ich dann aus und zweitens, der ist bei Dortmund noch lange nicht fertig. Nee, das ist richtig. Das wäre dann schon nächstes Jahr der Fall, dass wir einen neuen Bundestrainer dann bräuchten und das wird definitiv noch nicht der Fall sein. Wird mit Sicherheit irgendwann mal der Fall sein, dass Jürgen Klopp Nationaltrainer wird, aber erstmal noch nicht. Und kleiner Exkurs nochmal hier zu unserer kleinen Debatte, wer wird nächster Nationaltrainer. Aber lass uns mal endlich hier zum DFB-Pokal kommen. Ja, ich habe ihn schon hier offen, Mensch. Die erste Runde ist endlich gespielt und naja, das ein oder andere Überraschungsbonbon gab es ja dann doch schon, oder Potsch? Ach, ja. Also zumindest interpretiere ich da das ein oder andere rein dann. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich bin auf bundesliga.de, habe dort die Liste. Und ich würde fast sagen, so jetzt zum Beispiel VfL Osnabrück gegen Erzgebirge Aue. Das würde ich jetzt mal fast unter ferner Liefen jetzt laufen lassen. Heidenheim gegen 1860 München. Naja. Red Bull Leipzig oder Rasenball. Entschuldigung. Das ist Red Bull, wie komme ich denn da drauf? Das ist mir völlig unerklärlich. Gegen Augsburg. Augsburg hat sich durchsetzen können. War ja, glaube ich, schon am Freitag der Fall, oder? Die drei Spiele waren am Freitag, ganz genau. Heidenheim gegen 60 war davon vielleicht das interessanteste Spiel, weil 60 sich sehr schwer getan hat gegen Heidenheim. Okay. Die beiden anderen Spiele, klar ist Osnabrück auch vom Ergebnis her so überraschend, aber die waren halt auch wirklich stärker als Aue und von daher verdient weitergekommen. Okay. Dann haben wir Ingolstadt gegen Baumberg. Baumberg. Naja, klar, warum nicht? Fegesack, ne? Jan Böhmermann war ja da, habe ich gehört. Das ist wirklich sein alter Fußballclub. Ja. Die SG Aumund Fegesack, knapp. Es hätte fast zur Überraschung gereicht gegen 1899 Traditional Hoffenheim. Leider 0-9. Aber zur Halbzeit 0-0. Ja, liegt richtig, Pocho. Dann haben wir Neckarsulm. NSU war ich auch ein bisschen überrascht, ne? Haben die wohl auch eine Betriebsmannschaft, die Truppe? Oh ja, okay. Was denn? Nix. NSU, ne? Also, why not? Gegen Kaiserslautern hat 0-7 verloren. Lippstadt gegen Lederbusen, business as usual, oder? Ja, alles andere wäre ja da auch schlimm gewesen, oder? Ich denke auch, absolut. Leverkusen sich mit Emre Can verstärkt. Toller Move. Definitiv. Bayern hat sich natürlich eine Rückholoption eintüfteln lassen in den Vertrag. Und wollen wir mal schauen. 4 Jahre hat er unterschrieben. Nach 2 Jahren kann man ihn zurückholen. Diese Rückkaufoption einbauen lassen, wie du das so schön sagst, das hört man ja so oft. Ich sehe dann immer Matthias Sammer, ein Blaumann, mit so einem Ölstreifen an der Backe, an so einem Vertrag werkeln. Weil es ist die Rückholoption, die da eingebaut ist, sozusagen. Also. Richtig, Fatscher. Fortuna Köln. Knapp. Gegen Tuchel 1-2. Neustrelitz gegen Freiburg nach Verlängerung erst 0-2. Freiburger haben es gepackt. Magdeburg gegen Cottbus 0-1. Auch das natürlich ein Duell gewesen, wo ein Problem spielt, nennt man sowas, glaube ich, dann. Ja. Dann haben wir Wilhelmshaven unterliegt 0-3 dem deutschen Vizemeister und dem deutschen Vize-Champions-League-Sieger Borussia Dortmund mit 0-3. Ja, naja, es war, glaube ich, ich habe da nur die Zusammenfassung gesehen und haben sich auch relativ schwer getan, aber wirklich gefährdet war der Sieg nie. Absolut nicht, ne. Warum hast du gerade gelacht übrigens? Nee, ich hatte gerade was in der Nase. Naja. Wilhelmshaven haben wir gerade. Balinger SC gegen Bochum 1-3. Wann kommen denn endlich mal die Knaller? Rosenheim gegen Aalen 0-2. Trier gegen Köln. Da freut sich dein Schwibschwab. Der Glugi freut sich da, ja. Souverän mit 0-2. Oh. Aus dem Stadion geschossen. Der KSC unterliegt den Wölfen mit 1-3. Habe ich ein bisschen gesehen. Ich habe die erste Halbzeit komplett gesehen. Ja. Also hätten die Wölfe den Virinha nicht, dann haben die, glaube ich, auch grundsätzlich ein Problem. Aber das ist schon eine absolute Granate da auf dem rechten Flügel. Hat mich auch überrascht, ja. Der war wirklich stark. Perisic war wieder bla. Und ja, war jetzt nicht überragend. Also zumindest die erste Halbzeit war jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei von den Wölfen. Aber haben sich durchsetzen können, Pocho. Ja. Fellersheim gegen die Sportvereinigung Greuther Fürth. 0-2 Saarbrücken gegen den SV Werder Bremen. Damit kommen wir auch zur ersten faustdicken Überraschung. Saarbrücken hat 3-1 gewonnen mit einem wunderschönen 3-1 in der Verlängerung. Hast du das gesehen? Ja, tolles Tor. Fantastisch tolles ausgespielt. Tor. Toll. Ja. Das da, also da hat man wirklich überhaupt keinen Klassenunterschied gesehen. Und wenn man einen Klassenunterschied gesehen hat, dann dachte man, dass der SV Werder Bremen die unterklassige Mannschaft gewesen wäre. Heute hat Robin Dutt in einem Interview gesagt, dass er noch einiges zu tun hat. Das ist ja schön, dass er das auch schon erkannt hat. Er soll erstmal daran üben, wie so die regionalen Gepflogenheiten sind. Was glaubst du, ist da jetzt in Bremen schon die Kacke am Dampfen? Weil ich habe im Doppelpass richtigerweise gehört, dass gerade diese ersten beiden Spiele jetzt in Saarbrücken beim DFB-Pokal und dann am ersten Spieltag, am Samstag gegen den BTSV, da musst du ja im Prinzip auch gewinnen, ne? Erstens musst du da gewinnen. Zweitens, ich habe meiner Meinung nach zu schon gesagt, ich sehe Werder Bremen in der nächsten Saison wieder bis zum Schluss um den Abstieg kämpfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Meinst du echt? Mhm. Und man hätte sich natürlich jetzt in diesen beiden relativ einfachen Spielen ein Momentum holen müssen, weißt du? Ich meine, du kommst aus einer mäßigen Saison raus, hast ein relativ einfaches Startprogramm gegen Saarbrücken und den BTSV und verkackst zumindest schon mal die erste Hälfte des Auftaktprogramms. Und wenn du dann auch in Braunschweig auch noch unentschieden spielst, das ist für mich auch schon eine Katastrophe. Ja, dann geht, glaube ich, die Unruhe langsam schon los. Und die fängt bei mir schon nicht bei Robin Dutt an, sondern gleich oben bei Tommy Eichin. Ja. Komischer Typ. Ich glaube auch, das wird sehr, sehr schnell rumoren und vielleicht wäre, und wenn ich mich darauf festlegen müsste, würde ich es vielleicht sogar tun, vielleicht ist Robin Dutt der Erste, der schon wieder fliegt diese Saison. Da könnten wir eigentlich schon mal unser Tippspiel reinwerfen. Und erwähnen sozusagen. Es ist eine epische Schlacht. Ricky, ich und der gute Pocho, wir werden in einem brutalen Tippspiel die ganze Saison uns betteln. Das werden wir auch irgendwie visuell noch auf unsere übrigens neu designte Page bringen. Wir haben da einiges vor. Geht mal schon ruhig auf unsere Page 4ecken2elva.wordpress.com. Dort könnt ihr euch wenigstens schon mal das neue Design ein bisschen begutachten. Ist nichts Besonderes, aber mal was anderes. Und wir wollen da ein bisschen mehr Content bringen. Und das wird jetzt, denke ich mal, an diesem Wochenende auch passieren. Wie gesagt, das Tippspiel wird da dann implementiert und wir arbeiten auch händeringend an einem 4ecken2elva-Shop. Da habe ich ja auf Facebook schon schöne Unterhaltungen gehabt und übrigens, ne, wenn ihr schon mal auf Facebook seid, einfach mal liken, wäre ganz schön. Dort haben wir auch schon die ersten, oder habe ich mir auch schon die ersten T-Shirt-Slogan. Ja. Habe ich mir schon mal ausgedacht. Und mit deiner künstlerischen Freiheit, die seinesgleichen sucht, das muss man ja immer dazu sagen. Absolut. Und könnt ihr euch dann in unserem Thread, hätte ich fast gesagt, aber auf unserer Facebook-Seite, facebook.com/4ecken2elva, wenn ihr da runterscrollt so ein bisschen und euch dann einfach den Topic anguckt, in dem es ums Tippspiel geht. Dort habe ich schon mal die ersten Ideen niedergeschrieben. Aber ich freue mich richtig auf unser Tippspiel. Ich auch, ich auch. Aber was der Verlierer? Bin gespannt, wer Zweiter und Dritter wird. Aber was der, ja, du hast völlig recht, denn gewinnen tun ja bei solchen Tippspielen immer die, die keine Ahnung haben. Von daher, Pocho, du bist haushoher Favorit, absolut. Aber was der Verlierer machen muss, sprich der Dritte, das wissen wir noch nicht. Tobi kann leider nicht mitmachen, der hat muskuläre Probleme, muss man leider sagen. Der kann leider bei diesem Tippspiel nicht mitmachen. Ja, mal schauen. Entweder ein Training beim VfB leiten oder ich weiß es nicht. Irgendwas müssen wir dem dann noch Niederträchtiges beibringen, also dem Verlierer. Müssen wir mal schauen, müssen wir mal uns überlegen, was da noch so bitter, bitter böse wäre. Wenn ihr eine Idee habt, einfach vielleicht unter diese Ausgabe bei YouTube schreiben. Da auch immer sehr gern gesehen. Rege Konversationen auf unserem YouTube Channel oder natürlich via Twitter. @Firken2Elva, dort könnt ihr natürlich auch eure Vorschläge kundtun, was der Verlierer nach dem 34. Spieltag dann Bitterböses machen muss. Ich habe ja auch eine Wette am Laufen. Also ich habe die Wette angenommen vom... Das schneide ich übrigens raus, das brauchst du gar nicht sagen. Ja, gut. Das ist kein Spaß. Das schneidest du raus? Tatsächlich, ja. Wenn du jetzt irgendwie, da bin ich rigoros, da bin ich auch fast diktatorisch. Du weißt, was mit Diktatoren passiert, ne? Werden in der Regel immer gefallen, aber ich habe hier den Finger auf dem Trigger. Am Trigger. Ja? Auf dem Trigger? Ich mache hier mit anderen Podcasts nicht mehr. Die existieren, da mache ich die WWE. Es gibt, du darfst keine anderen Götter neben dir existieren lassen. So steht das in den 10 Geboten. So steht das in den 4.11 AGBs. Stimmt. Das habe ich dann wohl vergessen. Absolut. Ja, wenn ihr da Ideen habt, was ihr für Vorstellungen habt, vielleicht muss der Verlierer ein Training mitmachen beim BTSV oder bei Dynamo Berlin irgendwie sich schwarz anmalen lassen und einmal durch die Nordkurve laufen. Wer weiß, es gibt bestimmt einige gute Ideen. Aber lass uns ein bisschen weitermachen mit der ersten Runde im DFB-Pokal. Ich finde, wir haben eigentlich fast alles besprochen schon im DFB-Pokal. Wieso, kommt als nächstes dein Club oder was? Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Ja, der Darmstadt 98. Gegen Borussia München. Es war aber auch knapp. War das spannend. Ich habe ja zwei Mannschaften, Gott sei Dank, ist ja bei mir sowieso mal ein bisschen unfair. Meine Mannschaft war ja schon durch, glücklicherweise. Ach, Glück haben sie gehabt. Glück haben sie gehabt, ja. Ja, waren ja schon durch, aber deine Mannschaft, die waren noch am Ball, denn die mussten unglücklicherweise in die Verlängerung. Es stand 0-0. Wie kam das denn zustande? Also meistens kommt 0-0 dadurch zustande, dass sowohl die eine als auch die andere Mannschaft kein Tor schießt. Oh, okay. Jetzt müsste ich eigentlich so Sendung mit der Mausmusik einspielen. Pocho erklärt die Welt des Fußballs. Nein, also um zum Spiel zu kommen. Ich habe nach einer Viertelstunde gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Warum steht es hier nicht schon 1 oder 2-0? Und je weiter das Spiel voranschritt, habe ich gemerkt, das wird heute nichts. Ach, hat sich das abgezeichnet? Meiner Meinung nach schon, weil es kamen nicht diese offensiven Aktionen, die ich mir erwartet hätte. Die haben eigentlich genauso gespielt wie in der letzten Saison. Viel durch die Mitte, meiner Meinung nach. Wenig über die Außen, was mir besser gefallen hätte. Aber hätte, wenn und aber und hätte Fahrradkette. Oder Herrentoilette. Oder das. Viele mir da auch noch ein. Das ist wahr. Wenn mal am Ende dann im Elfmeterschießen so an die Sache rangeht, wie Rogota das gemacht hat. Klar, kann man im Nachhinein sagen, trifft er, finden allen super, trifft er nicht, ist er der vollkommene Depp. Aber das ist zu Recht. Und es ist enttäuschend, dass man in der ersten Runde ausscheidet. Das kann man nicht anders sagen. Aber ich sag mal so, Schwamm drüber und ein gutes Saisonspiel in der Bundesliga. Das muss jetzt das Ziel sein. Aber Eberl sagt auch, und das habe ich auch so verzwitschert, und ich finde, das ist als Weckruf gar nicht so schlecht. Wenn man in Darmstadt nicht gewinnt, sollte man nicht von Europa träumen. Und vielleicht ist das eine Art Weckruf irgendwo. Tolle Aussage von meinem Maxi. Ja. Ich mag den ja gerne. Ist ja der Maxi-King, ne? Es ist der Maxi-King, völlig richtig. Ich gehe mit ihm auch ganz gerne mal eine Currywurst essen. Also das ist wirklich ein unfassbar sympathischer Typ. Du magst den ja nicht so, habe ich ja schon des Öfteren mal erwähnt. Aber ich mag den gerne. Ja, ich mag den gerne. Wenn, ist es halt für mich... ist auf dieser Position, muss immer ein richtig harter Kerl sein. Und vielleicht ist er auch nach außen halt, oder nach, beziehungsweise ist er nach innen ein härterer Kerl, als er das nach außen zu sein scheint. Ich würde das nicht als Abneigung oder ähnliches bezeichnen. Er ist mir einfach zu weich für das Genre, für die Position. Und hat aber natürlich auch schon wirklich gute Sachen gemacht, hat aber auch ein paar Sachen gemacht, die natürlich ziemlich in die Hose gegangen sind. Und klar ist zum Beispiel der Gewinn, den er durch einen Transfer von einem gewissen Marco Reus, den er aus Aalen damals holte, gemacht hat, eine große Leistung. Aber es sind natürlich auch Spieler gekommen, die überhaupt nichts gebracht haben in der Zeit von Max Eberl. Und meiner Meinung nach ist halt dieser Sportdirektor bzw. der Manager der Mensch, der für die Transfers in der ersten Linie zuständig ist. Und daran muss er sich messen lassen. Ja. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig bei ihm, meiner Meinung nach. Ich habe ja im Nachhinein, war ich ja noch auf Dutzenden Borussia Mönchengladbach-Blogs unterwegs. Ja. Die ich allerdings selbst erstmal erstellen musste. Dass der Maserati-Max ein gutes Spiel gemacht hat. Max Kruse hat ein gutes Spiel gemacht. Aber wenn ein Offensivspieler, meiner Meinung nach, das ist wirklich jetzt ganz subjektiv von mir gemacht, während meine Nachbarn wieder so laut sind, dass ich am liebsten rausstürmen würde und sie mit der Gatling, ich halte den Mund. Die Sache ist einfach die, wenn ein Offensivspieler ein gutes Spiel macht, aber kein Tor schießt, hat ein Offensivspieler meiner Meinung nach kein gutes Spiel gemacht. Okay. Und das sind harte Worte und die sind auch vielleicht Quatsch und vielleicht werden dann auch viele sagen, ja, aber ne, hin und her. Ein Offensivspieler, besonders im DFB-Pokal gegen eine unterklassige Mannschaft, der nicht trifft, hat meiner Meinung nach in diesem Spiel nicht das gezeigt, was er eigentlich zeigen muss. Denn wenn er überragend ist, muss er auch gegen eine ganze Abwehrreihe einfach bestehen und da seine Tore und sein Tor bzw. seine Tore machen. Und das ist von keinem der Gladbacher passiert, in nicht 90 Minuten und nicht in 120 Minuten. Und das war halt der Grund, warum meiner Meinung nach Borussia Mönchengladbach einfach ausgeschieden ist. Weil Luc de Jong kam ja dann für einen Maserati, ne? Luc de Jong kam dann rein und hat ja auch beim Elfmeter auch nicht so gerade gut ausgesehen, hat diesen auch verschossen. Und ich war wirklich, als Luc de Jong letzte Saison kam, war ich so überzeugt davon, dass der Junge richtig gut reinschlägt. Und ich glaube, ich bin auch fest noch weiterhin davon überzeugt, dass Luc de Jong ein guter Spieler ist. Ja. Ich glaube nur nicht, dass Luc de Jong in die Mannschaft Borussia Mönchengladbach passt. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Mhm. So als Fußballjournalist, der ich es ja nun wirklich bin, ihr habt, glaube ich, die hässlichste Mannschaft, den hässlichsten Kader, jetzt vom Optischen her. Luc de Jong, das Raphael... Mhm. Maserati Max, da schaudert's. Rein homoerotisch schaudert's mir da. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ihr da in der Offensive, in der Breite schon sehr, sehr gut besetzt seid. Und da braucht ihr euch, glaube ich, gar keine Sorgen machen. Also ihr seid bei mir immer noch für die Euroleague gesetzt. Absolut. Ich will ja auch nicht mal meine Meinung zu Gladbach deswegen revidieren, wegen einem Spiel im DFB-Pokal. Das wäre auch totaler Quatsch und zeigt meiner Meinung nach, auch wenn Leute dann wirklich dazu sagen, man kann die ganze Saison wieder vergessen. Also das ist ja totaler Quatsch, weil jeder, der in oder auf die Arbeit geht, wie man es auch immer sagen will, hat auch mal einen schlechten Tag. Bayer Arbeit. Ich geh wieder Bayer Arbeit. Und hat auch mal einen schlechten Tag, aber es ist einfach. Es ist natürlich kein gutes Zeichen für den Anfang einer Saison. Jetzt muss man sich vorstellen, jetzt verliert man sonntags im Pokal gegen Darmstadt und tritt freitags dann am ersten Bundesligaspieltag am kommenden Freitag in zwei Tagen bei Bayern München an. Und übrigens, beachte dein Wort. I make a huge announcement. Diesen Freitag natürlich wieder. Stammtisch Kickoff für die 51. Bundesliga-Saison mit, der Esel nennt sich immer natürlich zuerst, mir und natürlich auch dem Potscho. Und ich habe mit seinem Management gesprochen. Ricky ist dabei. Boah. Er ist dabei. Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen. Nee, gar kein, also dafür muss man unterbrechen, das ist schon in Ordnung. Aber ich bin... Um nochmal ganz kurz, also wir wollen ja jetzt auch nicht nur über unsere Vereine sprechen, aber es war natürlich enttäuschend. Ich revidiere deswegen nicht die Meinung, die ich zu Borussia Mönchengladbach in der nächsten Saison habe. Ich sehe sie auch sehr viel breiter und besser aufgestellt, in der Offensive besonders. Mich haben Leute wie Kramer und so weiter sehr positiv überrascht, auch beim Spiel, die wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Und der ist wirklich bissig, der Junge, das gefällt mir richtig gut, das ist ein richtiger Kämpfer. Und ich glaube, von dem werden wir noch richtig viel sehen diese Saison. Aber am Freitag wird es schwer. Oh, na, da höre ich ja gar ein Zurückrudern. Nein, das ist kein Zurückrudern. Es wird schwer, die von mir gesetzten Ziele zu erreichen, nennen wir es mal so. Also ich kann ja jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, liebe Hörer. Der gute Herr Potscho sagte vor gut anderthalb, zwei Monaten zu mir, als der Spielplan rauskam, ich weiß es nicht mehr, liebe Hörer. Und zwar sagte dort der Potscho zu mir, oh, guck mal, Eröffnungsspiel, Bayern gegen Gladbach. Ich denke mal, höher als ein 7-1 geht's nicht aus. Und da habe ich mir gedacht, dass dieses kluge Scheiße über die Bayern oder dieses Arschhochgehänge der Bayern immer so forciert wird. Ich sag zu ihm, nein, sag mal, das wird höchstens ein 2-0 oder ein 2-1 für Bayern. Und dann sagte der gute Potsche zu mir, nein, nein, nein, für Gladbach. Und das hat sich bei mir eingebrannt. Das ist schon etliche Zeit her. Der gute Herr Potsche meinte 1-7 für Borussia Mönchengladbach. Und der Mann, der am Hebel sitzt, beim nominell besseren Club, sage ich mal, macht hier immer auf Understatement und sagt, oh, das wird schwer. Es ist der erste Spieltag, es ist noch keine Mannschaft eingespielt, ihr vielleicht mehr als Bayern. Das meine ich jetzt überhaupt nicht, um hier irgendwie den bayerischen Scheffel unterm Pimmel zu halten. Ihr seid eingespielt, ihr habt keinen neuen Trainer, habt kein neues System, habt euch punktuell nur verstärkt und ihr seid wahrscheinlich weiter in der Entwicklung eurer Mannschaft. Und da sagte aber dann, als der Spielplan rauskam, ein Ehrentor kriegt er, 1-7. Und? Ein Glück, Potsche, ein Glück, dass wir dieses Spiel kommentieren. Ja. Ich freue mich riesig. Ich bin gespannt. Telekom Cup war das jetzt Zusammentreffen beider Mannschaften, oder? So, den Link zu den Highlights findet ihr in den Shownotes. es ging dann tragisch in ins Elfmeterschießen. Und du hast ja schon hier die Decke über den Kopf gezogen, aber ich habe zu dir gesagt, bleib ruhig. Und dann wurde er auch nochmal verschossen. Aber dann haben wir die Rechnung ohne, wer war das? Fand er es da? Ohne Rogotta gemacht. Rogotta. Der dachte, ich bin hier beim absoluten Glamour-Club und mach auch ein richtiges, schönes Trickser-Tor. Das hat er ja gegen Mainz auch gemacht am letzten Spieltag. Ja. So, ne? Hat er gegen Mainz auch so gemacht, Potsche. Mhm. Ja, ich glaube, wir kommen dann auch mal zur nächsten Paarung. War aber spannend, Potsche, bei dir. Ja, super. Wirklich? Dann echt mal, sonst muss ich ganz ehrlich sagen, so Gladbach, oh mein Gott, aber jetzt, wo ich dich kenne und dich in meinem Podcast-Tandem hier habe, dann interessiert mich das wirklich schon. Ja, klar. So. Es war halt enttäuschend. Es war wirklich enttäuschend, also. Arminia Bielefeld gegen Eintracht. Schade. Braunschweig 2-1. Auch eine Überraschung, kann man nicht anders sagen. Die neuen Zweitligisten Bielefeld. Mhm. Gegen die neuen Erstligisten Braunschweig. Ja. Standortbestimmung nennt man sowas wohl. Absolut. Und ich glaube, der Standort ist bei Braunschweig weit weg von Weltklasse-Fußball. Möchtest du dazu was sagen? Nee. Ich kann aus rechtlichen Gründen, kann und will ich mich zu dieser Partie nicht äußern. Ich bin doch sowieso mal sehr gespannt am 12. Spieltag, wie das dann ausgeht. Möglicherweise müssen wir dann eine Woche aussetzen. Durch gegebenenfalls anfallende Prellungen oder ähnliche mehr. Völlig richtig, Pacho. Mhm. Also Glückwunsch, Bielefeld. Die nächste Partie war Viktoria Hamburg gegen Hannover 96. Diese Partie ging 0-2 aus und übrigens die älteste überdachte Holztribüne des Nordens, habe ich immer wieder gehört. Okay. Und man hat wirklich nur die 96er gehört, also von den Viktorianern, sagt man ja, glaube ich, ne? Würde ich mal so behaupten. Hat man wirklich im Stadion nichts gehört, das war wirklich ein Hostile Takeover. Und man hat nur die 96er gehört und es war wirklich auch das Beste am Spiel. Ja, ich habe mir die Zusammenfassung ja auch angeguckt. Ja. Hannover auch nicht wirklich überragend, zwar mit einem schönen Tor, aber es war aber auch nicht das Gelbe vom Ei, um es mal so zu nennen. Natürlich ein Pflichtsieg irgendwo bei Viktoria Hamburg 2-0 zu gewinnen und in der nächsten Runde mal gucken, wer da wartet, aber mehr kann man dazu eigentlich gar nicht mehr sagen, finde ich. Nee, Hauptsache zweite Runde, würde ich fast sagen, oder? Pacho? Ja. El Pacho? Mhm. Schönes Tor von Sobich. Der hat sich dann auch wohl so ein bisschen in die erste Mannschaft gekickt. Der gute 50 Cent, wie du ihn ja gerne nennst. Ja, ja. Hat sich so ein bisschen rausgemanövriert aus der ersten Mannschaft. Ah, Die Saison hat noch nicht angefangen. Darüber, über sowas zu reden, ist immer ein bisschen schwierig. Das ja, muss man natürlich sehen. Aber du hast natürlich recht. Und wer ist näher dran als du bei den 96ern? Völlig richtig. Ich bin auch ein Subic-Guy. Ein Spieler, der immer von der Bank seine Leistung bringt, der immer sofort im Spiel ist. Und ja, Memjuf, der schon seit Monaten in keiner Form ist, wird wohl, ich glaube nicht, dass der von der Bank beginnt, also dass er auf der Bank sitzt dann am Samstag gegen Wolfsburg. Und es wird wirklich sehr, sehr spannend, wie die Aufstellung dann sein wird. Aber so habe ich ein wirklich geiles Kopfballtor da gemacht. Und ja. Dann, es gab wirklich immer wieder kleine Nicklichkeiten, immer wieder kleine Wortgefechte zwischen Husti und Memjuf, also sie wurden immer von den kleinen Kaspern da aus Hamburg immer wieder angepöbelt und so, und das hat sich dann auch im 2:0 entladen, wie man sehen konnte. Husti hat wirklich mit aller Gewalt dann das 2:0 reingebogt, wie man bei uns im Norden sagt, und hat dann auch sich seinem privaten Erzfeind, seinen privaten Nemesis sich dann wohl gepackt und ihm einfach seinen Kopf an seinen Kopf gelegt und ihm einfach mal richtig schön ins Gesicht gebrüllt, nachdem er das Tor geschossen hat. Also das war wirklich eine schöne Szene, und ja, Husti muss in Topform sein, wenn das wirklich der Fall sein sollte und wenn dieser ominöse Edgar Pripp wirklich so gut sein sollte, wie man sagt. Mhm. Dann glaube ich schon, dass ein einstelliger Tabellenplatz machbar ist, und ja, Leonardo Bittencourt, jetzt mein erstes Spiel, was ich von ihm gesehen habe, über 90 Minuten, war ja gar nicht mal so gut. Kann man fast dann mal so meinen. Schott! Jena! Gegen den zweiten HSV, gegen den gefälschten HSV, nämlich den aus Hamburg. Unterlag 0:4, auch zur Halbzeit 0:0, ne? Wie Hannover auch 0:0, ne? Was hatten wir da noch? Ja, Hoffenheim, das Hoffenheim-Spiel. Hoffenheim, genau. Ja. Gegen Fegesack. Fegesack. Auch 0:0 zur Halbzeit und dann ein souveräner Sieg der Hamburger. Was mir dann nicht gefallen, also Rudnevs hat gut gespielt, hat zwei Tore. Ich weiß es nicht mehr. Der ja eigentlich verkauft werden sollte. Hast du das auch mitbekommen? Ich habe das auch mitbekommen. Ja, Rudnevs schießt 2 Tore, meine ich. Genau. Ich hier auch. Ich fand den auch grundsätzlich gar nicht so scheiße letzte Saison. Hat nochmal ein Statement gemacht, und ja, Sua hat gezeigt, dass er eigentlich gar nicht so gut ist. Und ja, Rafa van der Vaart, ein schönes Freistoßtor. Freut mich ja grundsätzlich immer für ihn, wenn der eine Bude macht. Und ja, was mir nicht gefallen hat an der Partie, ist der erste Schnitt nach dem 3:0 auf Thorsten Fink, der dann gleich fett grinsend da auf der Bank saß und ja, so nach dem Motto, hab ich doch gesagt, so, weißt du, hat mir nicht so gefallen. Wiedenbrück schießt Düsseldorf aus dem Turnier. Goodbye, tote Hosen. Tja, auch da in der 90. Minute fiel das 1:0 nach einer roten Karte beziehungsweise einer Notbremse von Tobias Levels. Ach ja, dein Bruder, ne? Weißt du. Bitte? Hat er auch mal bei euch gespielt? Er hat auch bei uns gespielt, genau, lange sogar. Auch natürlich eine faustdicke Überraschung, aber genau davon lebt halt auch der Pokal, ne? Muss man sagen, wie es ist. Hat er seine eigenen Gesetze, sagt man ja. Sagt man so, ja. Optik Rathenow verliert 1:3 gegen den FSV. Frankfurt, dann der charmanteste Club Deutschlands. Dynamo Berlin unterliegt dem VfB Stuttgart mit 0:2. Ich habe heute gelesen, dass Ibisevic sich wohl verletzt hat und es fraglich ist, ob er fürs Wochenende noch fit wird. Das wäre natürlich ein Rückschlag. Das wäre übel. Ja, was war denn das gerade für eine Aussage? Das wäre übel. Ja, das wäre übel, weil er ist in meiner Communio-Mannschaft drin. Ach so. Mhm. Dann haben wir den VfR Neumünster unterliegt nach Verlängerung. Hertha BSC Berlin. Iller Tissen unterliegt der Eintracht aus Frankfurt einem schönen Tor von Joselu heißt er, ne? Josué war der von Wolfsburg, ne? Mhm. Ich blick da auch nicht mehr durch. Diese ganzen Namen, man blickt ja auch gar nicht mehr durch. Preußen Münster gewinnt gegen St. Pauli mit 1:0. Sandhausen gewinnt nach Elfmeterschießen gegen Tobi. Das macht nichts. Es kann ja nur besser werden. Ich habe mit ihm danach geschrieben und er hat gesagt, Erstrunden aus im DFB-Pokal ist in den Vereinsstatuten niedergeschrieben. Ach so, ja, das ist natürlich was anderes. Tobi, fühl dich geherzelt. Ist nicht so schlimm. Fußball ist nicht alles. Der MSV Duisburg verliert gegen Paderborn 2-3. Die Jan aus Regen, sagt man ja, ne? Oder der Jan. Der Turnvater, ja. SSV Regensburg verliert 1-2 gegen Union Berlin. Nöttingen verliert knapp 0-2 gegen Schalke. Jens Keller hat sich danach heftig geäußert über seine Mannschaft, dass sie sehr überheblich gespielt haben. Und mein Lieblingsspieler aktuell, neben Ilkay Gündoğan, Julian Draxler, der wieder ein Bombenspiel gemacht hat. Also, er hat da nicht durchgespielt, glaube ich, das, was er gespielt hat. War wieder sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr stark, sehr, sehr energisch. Hat mir wirklich wieder außerordentlich gut gefallen. Er war ein bisschen rough. Er hat da eine Tätigkeit gemacht und das kannte ich sonst gar nicht von ihm so. Mhm, das stimmt, ja. Also, wirkt sonst immer sehr zurückhaltend und in sich gekehrt eher. Genau, ja. Ich war auch sehr überrascht. Mh? Wenn der Typ jetzt noch einen Bart kriegt, cooler Typ dann. Schalke, Gott sei Dank sind sie weitergekommen, weil es ist ja so ein bisschen mein Projekt für diese Saison. Wenn sie dann links noch wirklich einen Ersatz kriegen für den abgewanderten Bastos, dann ist das eine Mannschaft für den dritten Platz, absolut. Freue ich mich wirklich sehr drauf, was die Schalker fabrizieren. Sind ja an Ibrahima Traoré vom VfB Stuttgart dran, wollen aber allerdings nicht mehr als 4 Millionen Ablöse zahlen. Mal gucken, wie sich das weiter da entwickelt. Ja. BSV Schwarz-Weiß reden. Unterliegt dem FC Bayern München. Ja, war ein Spiel, wo die Bayern, glaube ich, wirklich nicht alles gegeben haben, ohne da jetzt wirklich überheblich zu wirken. Aber man wirkt ja auch automatisch überheblich, wenn man Bayern-Fan ist. Und ja, 3 Tore von Thomas Müller. Serdar Shaqiri hat auch ein Abfälscher-Tor gemacht. Und ja, was willst du dazu sagen? War eine ordentliche Partie. Lahm wurde geschont. Ribéry wurde geschont. Thiago und Ribéry völlig richtig wurden geschont. Ja, du weißt hoffentlich wofür, nämlich für den ersten Spieltag dann am Freitag. Ja, Mensch, sei doch froh, dass die 3 Spieler dann topfit sind. Das ja, ist wirklich ein 1-7. Ich freue mich auf den Stammtisch, egal wie das Spiel ausgeht, aber die Sache ist halt die, es wird, denke ich, ein interessantes Spiel. Nennen wir es interessant. Wie es dann ausgeht, ist dann völlig erstmal uninteressant. Mein Reden, Pocho. Wann nehmen wir überhaupt auf? 20.30 Uhr? Wann ist Anpfiff? 20.30 Uhr, ne? Oh. 20.30 Uhr, Anpfiff, da kann man ja auch eigentlich so um 20.15 Uhr aufnehmen, wa? Am besten zu Hause. Ich hab frei am Freitag. Hör auf, Mensch, das ist ja ein Lotterleben. Mhm, wie sagst du das? Ein Lotterleben. Übrigens, die Flodders kommen heute. Ach, heute kommt auch nicht nur die Flodders, heute kommen ja auch die Unbestechlichen. Oh, Untouchables. Da Untouchables. Ja, DFB-Pokal erste Runde. Auslosung ist auch am Freitag. Und zwar bei, wie sollte die Sendung auch sonst anders heißen? Samstag Live. Am Freitag. Mit Olli Pocher und irgendeiner Fickstute. Bitte wer? Es ist irgendeine Bitch immer dabei. Mhm. Die auch des Häufigen nicht unattraktiv sind. Ja. Also Freitag Auslosung zur zweiten DFB-Pokalrunde. Ich bin sehr gespannt. Ja, warten wir es mal ab, ne? Ob da schon die vielleicht Bundesligisten aufeinandertreffen oder ähnliches. Oder ob vielleicht auch ein Verein, der sich jetzt in der Runde durchgesetzt hat, vielleicht noch weiterkommt, womit man überhaupt nicht rechnet. Man weiß es ja. Man steckt ja nicht drin, ne? Man steckt nicht drin. Man steckt ja auch oft nicht drinne. So, erster Spieltag. Es geht wieder los. Der Alltag, der Fußballalltag hat uns wieder. Und ich glaube, wir haben schon ausgiebig über die Freitagsbegegnung gesprochen. Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, da werden wir dann ausgiebig beim Stammtisch drüber sprechen. Mit dem Ricky auch. Ne? Wird schön. Gemütliche Runde wird das. Gemütliche Runde. Jung, wird das was Feines, du. Was ist denn da? Schlägerei da draußen oder was? Bei dir oder bei mir? Sind, glaube ich, nur Homosexuelle, die sich da, glaube ich, naja. So, dann kommen wir zum Samstag. Leverkusen gegen Freiburg. Ja, auch direkt ein schönes Spiel eigentlich. Man kann sich eigentlich einiges erwarten, besonders technisch gesehen, meiner Meinung nach, von den Freiburgern. Denn ich sehe das gar nicht so, dass da so viel... natürlich sind Schlüsselspieler weggegangen, klar. Aber ich sehe Christian Streich auch als einen Menschen, der wirklich jeden Spieler bis zu den Haarspitzen motivieren kann. Und für mich ein sehr interessantes Spiel auch zum Auftakt da in Leverkusen. Bin ich auch gespannt. War auch schwer zu tippen in unserer internen 12er-Tipprunde. Das ist wahr. Ich war wirklich schwer. Dann 96 gegen Wolfsburg, da sag ich mal nicht zu. Mhm. Bist doch live vor Ort dann, ne? Ich bin live vor Ort, ja. Mhm. Für mich ein Spiel, was, es riecht nach einem 0-0 und wird wahrscheinlich sehr viel besser. Es riecht wirklich nach einem 0-0, ne? Mhm. Also ich glaube tatsächlich auch, dass es unentschieden ausgeht. 0-0 wäre eine Katastrophe. Das wäre ja so langweilig, Alter. Danach noch schön aufs Maschseefest. Kennst du das Maschseefest? Nee, kenne ich nicht. Schön. Es ist so eine High-Society-Veranstaltung. Mm, habe ich mir gedacht. Komme ich wahrscheinlich gar nicht rein. Nee, ich hoffe, es wird eine gewisse Brisanz dann in der Partie sein. Meine ganze Familie wird vor Ort sein. Dann ist die Brisanz ja schon gegeben, sozusagen. wird schön. Hoffenheim gegen Nürnberg. Oh, da geht es auch gleich um alles, bin ich der Meinung. Also, wenn du da gleich ein Statement setzt, dann startest du halt gut in der Saison, weil da kann jeder jeden schlagen. Aber ich glaube, dass Hoffenheim gerade heim in Sinsheim, ist halt Hexenkessel, das weiß man ja, sich da durchsetzt. Ich sehe die Hoffenheimer nicht unbedingt ganz da unten, wo sie letzte Saison waren. Richtig, von daher, doch, das ist ein interessantes Spiel zu sehen, wie Nürnberg reagiert, besonders jetzt auch nach dem Pokal aus. Ist natürlich die Frage, ob die Nürnberger sich den Mund abwischen und weitermachen oder ob sie vielleicht jetzt schon am Anfang der Saison in ein Loch fallen. Auch da ist der Trainer einer, der gegebenenfalls als einer der ersten Kandidaten auf dem heißen Stuhl sitzt, wie man so schön sagt. Der Wiesinger. Mhm. Glaube ich auch, dass das einer der Top-Kandidaten für den Schleudersitz dann auf der Trainerbank ist. Und sowieso 96, Nürnberg, Gladbach, habe ich schon gesagt, Braunschweig und Augsburg sind für mich die vier Abstiegskandidaten Nummer 1, wobei ich da Reihenfolge nochmal natürlich überarbeiten müsste. Also ich glaube schon, Nürnberg gehört definitiv zu den Abstiegskandidaten. Wir haben ja da in unserem Sonderheft drüber gesprochen, dass dann wirklich die Neuzugänge nichts sagen. Mhm. Und das natürlich dann auch immer zwiegespalten ist. Ich meine, sie können natürlich überraschen, ne? Oder sie sind wirklich so unbedeutend wie der Name. Erstens das und zweitens ist es natürlich auch immer schwierig, Fans dann an solche Spieler zu binden. Denn besonders neue Spieler müssen ja erstmal so ein Standing bei den Fans haben, um sich auch wohlzufühlen bei einem Verein. Und wenn diese Spieler dann recht unbekannt sind, ist das immer ein bisschen schwer. Wenn die mit irgendwelchen Vorschusslorbeeren wie erfolgreichen Saisons im Ausland oder mit halt irgendeinem Kultfaktor zu einem Verein wechseln, ist das immer einfacher für einen Spieler. Und da hat es Nürnberg schwer. Ich sehe sie zwar nicht unbedingt in akuter Abstiegsgefahr, meiner Meinung nach, aber die Argumente, die du da bringst, sind auch nicht so verkehrt, das stimmt schon. Also der Gisdol, denke ich mal, bei Hoffenheim, ist es der richtige Mann. Es ist ein bodenständiger Typ und der auch bodenständigen Fußball lehrt. Also das finde ich schon ganz gut. Ich lese gerade wieder auf bundesliga.de, Husti wird zitiert, wir sind bereit. Boah. Das geht mir alles gerade ein bisschen zu weit. Oder habe ich überhaupt gar keine Ahnung? Sag mal, Pocho. So, ich meine, es ist ja nicht so, als wenn ich jetzt in meiner Mannschaft hier aus meiner Stadt irgendwie den Deivel wünsche, ne? Aber so aus gesunder Fußballsachlichkeit würde ich sagen, 96 muss sich strecken, um einen einstelligen Tabellenplatz zu bekommen. Ja, vielleicht ist es auch irgendwo ein bisschen Taktik, ne, zu sagen, wir sind bereit, um sich selbst stark zu reden. Okay, das geht meiner Meinung nach nicht immer schief. Viele sagen, man fällt immer auf den Boden und so, aber auch eine Katze, die fällt, landet immer auf den Füßen. Und es kann meiner Meinung nach auch so sein, dass man natürlich so dass den Mannschaftsgeist dahin bringt, dass irgendwann wirklich dieser berühmte Schalter im Kopf Klick macht und die Leute wirklich, beziehungsweise die Spieler 110% abrufen. Und das kann natürlich der Grundgedanke hinter solchen Aussagen sein, meiner Meinung nach. Ich würde es mir wünschen, natürlich, eben weil es halt mein mein ortsansässiger Club ist. Und ich glaube, jetzt ohne da jetzt mich weit aus dem Fenster zu lehnen, 96 ist jetzt auch nicht die unsympathischste Mannschaft, oder? Nee, definitiv nicht. Besonders jetzt, wo Dings weg ist hier, das Silva Pinto. Das Silva Pinto, ja. Nee, also wenn die absteigen wären, würden natürlich eine absolute Katastrophe. Aber sehe ich auch nicht so. Sehe ich wirklich nicht so. Nee, also Abstiegskampf sehe ich da nicht. Okay, das ist, rede mir ein bisschen Mut zu, Boccio, ich danke mich. Ich sag ja auch, dass BMG um die Euroleague spielt. Da bin ich auch fest von überzeugt. Der FC Augsburg empfängt. Ja, irgendwer muss ja natürlich gegen Dortmund spielen am ersten Spieltag. Ja, das ist natürlich gefährlich für die Augsburger, ne? Die meiner Meinung nach ja wirklich ein sehr sympathischer Verein sind, sich auch wirklich verstärkt haben, jetzt mit Altintop und ähnlichen Kalibern. Ja. Aber es ist natürlich ähnlich undankbar, wie gegen Bayern am ersten Spieltag zu spielen, gegen Dortmund zu spielen, denn die werden da, denke ich, wirklich ein Offensivfeuerwerk hinlegen, was seinesgleichen sucht, weil die werden sich von Woche zu Woche gegen Bayern beweisen wollen und müssen. Und damit fangen sie sicherlich am ersten Spieltag in Augsburg schon an. Auch ohne Mkhitaryan glaube ich schon, dass Dortmund sich da durchsetzen wird. Ich habe jetzt ein Interview gelesen über Pierre-Emerick Aubameyang. Und zwar sollte der noch ein wenig Zielwasser trinken. Also da ist wohl der Abschluss noch nicht das Gelbe vom Ei. Aber ich denke mal, eine Verstärkung ist der Typ aller Male. Auch wenn ich der Meinung bin, dass Dortmund in der Breite es schwer haben wird. Natürlich kann man sagen, jetzt, wenn jetzt ein Dortmunder bei mir an die Tür klingeln würde, hey, Champions League-Finale, dann sage ich natürlich, okay. Das basiert auf keiner, auf keinem profunden Wissen. Man muss einfach eins klarstellen. Die Dortmunder haben eine erste Elf, die sicher ein Weltklasseniveau hat. Ja. Das Problem dahinter steht einfach, stehen vielleicht 3-4 gute Spieler, die da gehend ersetzen können, andere Spieler ersetzen können, bei Verletzungen, bei Phasen der schlechten Form. Es ist aber anders, wie zum Beispiel beim FC Bayern München, wo zwei komplette Mannschaften weit kommen würden in jedem Wettbewerb. Mein Vater hat das so gesagt, und das fand ich eine sehr gute Aussage, eigentlich könnte Guardiola die zweite Mannschaft den DFB-Pokal spielen lassen, die würden den trotzdem gewinnen. Ja, das ist ja eine Aussage, die ist gar nicht so abwegig. Das machen ja viele Premier League Clubs, so die den Carling Cup etc. von der zweiten Mannschaft spielen lassen. Vielleicht mal gespickt von einem Spieler, der Nachholbedarf hat, sprich in der Fitness, oder von dem Spieler, der gerade noch rangeführt werden muss, also sprich von einem Topspieler. Also in der Premier League ist das gang und gäbe, dass da jetzt vielleicht nicht unbedingt der FA Cup von der zweiten Garnitur gespielt wird, aber der Carling Cup, der wird oft unter ferner Liefen von den Trainern beäugt. Aber ich muss nochmal sagen, zum Kader von Borussia Dortmund, dieser Duxch, der soll richtig gut sein. Klasse, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir 17 sehr gut. Jahre, glaube ich, ne? 17 Jahre blondes Haar, sagt man bei uns in Hannover. Sagt man so, ist er aber gar nicht. Ich glaube, ist er blond, ja? Meine ja. Ja, ja, dann hab ich es jetzt falsch gesehen. Aber er hat auch so eine moderne Frisur, ne? So mit Seiten kurz und so wie der Schakka, ne? Tor des Monats bei euch geschossen. Ja, war auch ein schönes Ding, ne? Ich hab's vertwittert. Ich hab's nicht gesehen, das Tor. Ich hab's dir direkt nach dem geschossenen Tor geschickt, du Hanswurst. Hab ich das gesehen? Das weiß ich doch nicht, ob du dir die Direktnachricht durchgelesen hast. Du hattest diese Bogenlampe? Ja, dieser Fernschuss halt. Dieser lange Schuss halt. Ja, ja. Ja, dann hab ich den nicht gesehen. Nein, doch, den hab ich gesehen, aber das ist schon länger her. Ja, so ein Monat hat in der Regel auch mindestens 30 oder 31 Tage bis auf den Februar. Siehste, hättest du das auch wieder geklärt. Ne, Poncho erklärt. Erklärbär. Also ich glaube, es ist müßig zu sagen, dass der BVB da, auch wenn sie auswärts sind, da der Favorit sind. Absolut, ja. Dann herzlich willkommen zurück in der Bundesliga. Hertha BSC Berlin gegen Frankfurt. Puh. Was ja, sagst es ist, du? Es, ah, schwer. Es ist eine schwere Saison für die Frankfurter. Ich sehe die Frankfurter wirklich von den Spielern her. Da sind ein paar Spieler dabei, die mir richtig gut gefallen. Und ich glaube auch, dass sie nichts mit dem Abstieg oder Ähnlichem zu tun haben. Nein. Aber es wird natürlich durch die Belastung sehr, sehr, sehr schwer für die Frankfurter. Es kommt auch immer darauf an, wie sich die Liga natürlich entwickelt im nächsten Jahr. Wenn man im letzten Jahr geguckt hat, wie wenig Punkte man eigentlich für die Qualifikation zur Euroleague brauchte, das ist ja nicht für jedes Jahr gegeben. Und besonders dieses Spiel Hertha gegen Frankfurt, was natürlich irgendwo so ein Clash auf ich sehe da irgendwie so wirklich so ein Duell auf Augenhöhe, wo so Auge um Auge, Zahn um Zahn gespielt wird und das direkt am ersten Spieltag. Ich glaube aber und würde das auch so tippen, wenn ich müsste, ich glaube, dass die Hertha eine Chance hat, da am ersten Spieltag direkt mal zu zeigen, dass sie gewillt sind, nicht wieder abzusteigen und da gewinnen können. Mhm. Ja, haben sich auch wirklich ordentlich verstärkt und ja, Frankfurt hat ja immer noch nicht ihren Stürmer. Ihren Tschechen, den sie da abgreifen wollen. Ja. Katletsch heißt der Mann. Katletsch. Ne? Ja, das soll aber diese Woche wohl geregelt werden. Ja, das haben sie doch vor 3 Wochen auch schon gesagt, oder? Im positiven wie im negativen Sinne. Ja, stimmt, hast du völlig recht. Ja, ich denke mal 50-50 dort, oder? 50 Cent, ja. Hm. Und dann haben wir den BTSV. Vergleich, sage ich mal fast, gegen Werder Bremen. Unfassbar spannend, finde ich. Das werde ich mir, glaube ich, auch angucken, wenn ich dann schon zu Hause... Ah, nee. Ich habe leider nicht die Möglichkeit zu gucken. Ich habe leider Schicht, aber ich sehe auch dieses Spiel... ich sehe dieses Spiel auch als interessant an, aber nicht in der Hinsicht, dass wir da guten Fußball zu sehen. Nein, überhaupt nicht. Nee, nee. Ich glaube aber, dass es eine Art Vorentscheidung, wäre zu viel gesagt, aber eine Art Weichenstellung beider Vereine sein wird. Denn der Verlierer dieses Spiels hat direkt einen sehr, sehr schlechten Start in diese Saison. Und das ist für eine Mannschaft, die an sich schon schwer zu knabbern hat, nicht gerade einfach dann mit 2 Niederlagen zu starten, die auch noch wirklich Bedeutung haben. A, einmal im Pokal rauszufliegen, wie beide es getan haben und B, natürlich sind sie auch geografisch nicht so unendlich weit voneinander entfernt, dass da nicht eine gewisse Rivalität herrscht. Völlig richtig. Auch ein Unentschieden wäre für beide Clubs nach dem DFB-Pokal, ja, nach dem verlorenen DFB-Pokal Erstrundenspiel absolut zu wenig. Ja, ja. Richtig. Bin gespannt, wie das ausgeht. Also bin ich wirklich gespannt. Freue ich mich richtig drauf, dann da alle Spiele, alle Tore anzuknipsen. Mainz 05 gegen den VfB aus Stuttgart. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da sind die Mainzer einen Schritt vor. Mhm, okay. Ich sehe auch da wieder ein Spiel, das verdächtig nach einem torlosen Unentschieden riecht. Okazaki trifft aus seiner alten Genossen und ja, bin ich gespannt. Also, da können wir dann vielleicht am Freitag mal den Ricky fragen, was der dazu sagt. Er hat da bestimmt eine exklusive Meinung zu. Ja. Meinung hat er definitiv dazu. Ja, das glaube ich auch. Dann das Spiel des Spieltags oder das Hauptspiel dann am Sonntag. Schalke gegen den HSV. Auch ein schöner Klassiker. Ein Klassiker und natürlich auch ein Spiel, wo die Schalker natürlich auch, nachdem Bayern und Dortmund dann vorher gespielt haben, zeigen wollen, dass sie halt zu dieser Gruppe der Top-Mannschaften gehören. Für mich der HSV ja sehr, sehr schwer einzuschätzen in der nächsten Saison, aufgrund dessen, dass ich ihn als sehr viel schwächer ansehe als die meisten anderen. Ich sehe den HSV nicht auf einem einstelligen Tabellenplatz. Okay. Und sehe auch bei diesem Spiel von Schalke gegen den HSV, Schalke meilenweit vorne, vielleicht sogar so weit, dass Schalke der erste Tabellenführer nach dem ersten Spieltag sein kann. Würde bedeuten, Bayern und Dortmund würden nicht gewinnen. Oder redest du von der Tordifferenz? Ja, ganz genau. Okay. Wäre natürlich krass, wenn sich der HSV direkt so abballern lässt am ersten Spieltag. Ja, was siehst du als abballern? Ich sehe, dass Dortmund sicher gewinnen wird in Augsburg, auch mit 2 Toren Unterschied. Ich sehe auch, dass die Bayern gegebenenfalls eine Chance haben, gegen Gladbach einen Punkt oder 3 zu holen. Ich sehe aber den FC Schalke deutlich gegen den HSV gewinnen, zum Beispiel mit 4 zu 1, mit einem 3:0 und das würde ja dann gegebenenfalls schon reichen, um die Tabellenführung am ersten Spieltag zu übernehmen. Absolut, absolut, absolut. Ja, Schalke, bin ich sehr gespannt, wie sich die Saison mit denen entwickelt. Das Spiel werde ich mir, wenn es geht, wenn mein privates Ökosystem zu Hause funktionieren sollte, werde ich es mir zumindest auf dem iPad angucken können. So, Pocho, diese Probleme hast du ja zum Glück nicht zu Hause. Zum Glück, zum Pech, was auch immer. Haben wir nicht schon genug Fußball geguckt dieses Wochenende? Ja, natürlich. Ja, Schatz, du hast natürlich recht. Richtig, ich habe das iPad auch schon aufgeladen. ja, Mensch, Pocho, da hätten wir den ersten Spieltag auch schon bescheperochen. Wie machen wir es jetzt in Zukunft? Jetzt ist ja die Bundesliga wieder am Start und wollen wir da irgendwie einen festen Rhythmus einplanen? Oder? Ich bin ein Gegner von festen Rhythmussen. Ach, völlig richtig. Also mal ganz ehrlich, und auch wenn das vielleicht jetzt im Moment dann nach 90 Minuten Podcast nicht mehr so jeder mitkriegt, einen festen Rhythmus in einen Podcast zu hauen, finde ich besonders in einem Podcast, wenn er sehr spaßig ist und wenn er auch neben den Informationen auch Spaß machen soll, einen festen Rhythmus da reinzuhauen, einfach als Quatsch, weil es gibt auch viele, die sich das im Nachhinein anhören, natürlich toll, auch Leute, die sich das sehr zeitnah anhören, das ist natürlich toll und da freuen wir uns dann auch über zeitnahe Kommentare, die man dann auch bei YouTube oder bei Twitter und so weiter gerne besprechen kann, machen wir sehr, sehr gerne, macht uns wirklich viel Freude, aber einen festen Termin zu sagen, wir treffen uns jetzt jeden Mittwoch um 18 Uhr, geht alleine bei uns jobtechnisch beiden nicht und ist auch, glaube ich, nicht unsere Art, dahingehend was rauszuhauen. Wenn wir so Geschichten machen wie den Stammtisch und so, kündigen wir die natürlich vorher ein bisschen an, weil das natürlich auch ein bisschen organisatorischer Krams ist. Aber einen festen Termin für die 4-Ecken-2-11er-Ausgabe halte ich persönlich für nicht notwendig. Und in den letzten Monaten hat es ja eigentlich immer ganz gut geklappt, dass wir spätestens alle 10 Tage eine neue Folge raushauen. Und ich denke, jetzt in der Bundesliga-Saison und in der aktiven Zeit schaffen wir das bestimmt, das alle 7 Tage zu machen. Ob das an einem Donnerstag, an einem Freitag, an einem Montag oder an einem Dienstag sein wird, ist doch an sich völlig egal. Genau, und sollte sich dann wieder irgendwas Weltbewegendes wirklich abspielen, dann können wir natürlich immer noch eine Spezialausgabe reinstreuen. Aber ja, wir sind ja so flexibel, so ist das ja nicht. Absolut, die Formate machen es ja möglich. Und ich glaube auch, dass wir aber schon alle, also jede Woche uns mal das auf jeden melden Fall. Und also diese Saison definitiv, also diese Hinrunde auch noch definitiv, werden wir die Stammtische dann per Livestream noch anbieten. Da werde ich dann natürlich noch weitere Informationen verkünden, weil es ist ja dann doch jetzt so, dass wir nicht anscheinend glücklicherweise natürlich nur doch von etwas mehr Leuten gehört werden, was ich hier großartig finde, was ich auch so nie gedacht hätte. Hat man jetzt auch bei iTunes gesehen. Und übrigens, wenn ihr uns bei iTunes wirklich so häufig hört und uns abonniert habt, dann gebt uns doch einfach mal 5 Sternchen, da würden wir uns äußerst drüber freuen. Und dann werde ich natürlich auch dann da ein bisschen mehr Arbeit reinsetzen, dass wir dann einen Livestream für die Stammtische machen können. Und Stammtische bedeutet ja bei uns immer, dass wir ein Spiel kommentieren, / nebenher laufen lassen und natürlich dann darüber, über das Geschehene ein bisschen quatschen, aber natürlich auch dann vielleicht mal ein bisschen abschweifen und über Frauen-Beachvolleyball reden. Zum Beispiel das. Sehr interessantes Thema. Beste Sportart der Welt, absolut. Dann natürlich, hatte er es vorhin schon mal erwähnt, auf Twitter, @4ecken2elver, könnt ihr uns followen. Dort verzwitschere ich dann immer die aktuellen Geschehnisse, ne? Suspendierungen, Entlassungen, Verpflichtungen und Tore des Monats von Granit Xhaka bevorzugt natürlich. Natürlich. Dann natürlich auf facebook.com/4ecken2elver. Dort eigentlich der Hauptumschlagspunkt, kann man im Moment fast sagen. Dort gibt es immer wieder wunderschöne Unterhaltungen. Dort wird immer die aktuelle Folge dann verwurstet, wird dann dort gepostet. Dort natürlich auch immer sehr gerne gesehen, wenn ihr uns liked. Ja, wir haben ja unsere Facebook-Likes mal gelöscht. Deswegen würden wir uns noch umso mehr darüber freuen, wenn wir wieder auf normal 0 irgendwann mal kommen würden. Und YouTube, sehr erfreulich natürlich, dass ihr uns da übertrieben anscheinend viel hört. Ich kann es mir nur so erklären, dass auch wirklich viele Leute die Methode machen, wie ich es zum Beispiel bei den Almost Dailies mache von den Rocket Beans, dass ich ganz einfach mir die Foxtube-App öffne und dort einfach 4.11 oder die Rocket Beans oder was auch immer, was man normalerweise nicht gucken müsste, ne? Einfach sich reinlädt in den Catch. Und ja, einfach als Podcast dann unterwegs hört. Das finde ich eine sehr komfortable Lösung. Podcast über YouTube dann unterwegs auf dem iPhone oder weiß nicht, ob es die auch auf Android im Play Store gibt, die App. Bestimmt. Ich denke auch. Einfach da mal YouTube ja sowieso da ein Heimspiel, ne, auf Android-Systemen. Dann, der Tumblr-Blog und Pocho, vielleicht dann dort auch mal von dir eine kleine Kolümchen. Ein Klümpchen, habe ich mir überlegt, kommt direkt nach dem ersten Spieltag. Der Wahnsinn, wow. Das ist wirklich Content, der seinesgleichen sucht. Und ich glaube, wir werden dann zeitnah auch noch mal eine Transfer-News-Ausgabe machen, weil da finde ich schon, da tut sich dann einiges doch jetzt gerade in Sachen Suarez etc. In England tut sich sehr, sehr viel. In der Bundesliga dann doch eher weniger. Frankfurt ist da noch ein bisschen am Rödeln und ja, 96 hat alles im Prinzip eingestellt. Die suchen jetzt keinen zweiten Innenverteidiger mehr. Bayern ist natürlich jetzt insofern interessant, dass sie dann wahrscheinlich noch den ein oder anderen Spieler abgeben. Ne? Luis Gustavo etc., der jetzt wahrscheinlich wohl nach Russland geht. Mhm. Und haben wir sonst noch irgendwas zu erzählen? Ich glaube. Sonst freue ich mich auf Freitag. Ah, Freitag, das wird schön. Das wird ja wirklich ein Träumchen, Pocho. Mhm. Das könnt ihr dann natürlich Freitagabend euch runterladen, euch nochmal zu Gemüte führen, diesen Stammtisch-Podcast. 4ecken211.wordpress.com, dort nochmal unser neu designtes Heimatstadion, sage ich mal. Und vielen Dank nochmal für die große Unterstützung bei YouTube und bei iTunes, dass wir dort in den Charts immer ganz vorn mit dabei sind. Das ist wirklich ein bisschen beängstigend, muss ich fast schon sagen, und erfüllt einem natürlich auch schon ein bisschen mit Stolz, nicht wahr? Mit Stolz und ich lasse mich gerne weiter beängstigen. Natürlich, natürlich völlig richtig, Pocho. Ich gucke ja auch gerne Horrorfilme. Ja, ich habe gestern The Strangers geguckt. Mhm. Und war mal gar nicht so gut? Doch, war gut. Okay. 6 von 10 habe ich ihm gegeben, war gut, war ordentlich. Ich habe ja gestern Killing Them Softly gesehen, ja. Der hat nur 4 von 10 gekriegt, also. Pocho, ich bedanke mich, glaube ich, dann auf diesem Wege recht herzlich von dir. Ja. Bei dir, heißt es. Mhm. Und ich bedanke mich natürlich auch bei den Hörern und ich würde fast sagen, bis Freitag, denn dort hört ihr mich, den Pocho und natürlich auch den Ricky als Special Guest dann wieder, ob er dann als Erik Meyer da sein wird oder dann vielleicht doch länger. Ich weiß es noch gar nicht so richtig. Und natürlich 4ecken211.wordpress.com wird dann natürlich auch noch ein bisschen weiter modifiziert. Da wird das Tippspiel jetzt noch drauf irgendwie laufen und der Spreadshirt-Shop wird kommende Woche, denke ich mal, an den Start gehen. Pocho, du hast wie immer natürlich Ehre, wem Ehre gebührt, das letzte Wort in dieser Sendung. Ich sage tschüss, Pocho, it's your turn. Weil ich es eben am Anfang nicht gesagt habe, sage ich es jetzt nochmal richtig. Ich sage auch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Holli ho.